es gibt Menschen, subhanallah, die haben nichts anderes im Kopf als ihre Arbeit. Die schuften von morgens bis abends und haben nichts anderes im Kopf. Das bedeutet, alles andere ist ausgeschaltet, nur es wird schnurstracks immer nur nach der Arbeit geguckt. Die kommen nach Hause, erzählen von der Arbeit, sie gehen schlafen mit der Arbeit. Ja? Und wie gesagt, die haben nur die Arbeit im Kopf. Und damit sind sie irgendwo ja, die Diener der Arbeit. Und es gibt Menschen, für die ist das Geld so ein wichtiger Bestandteil im Leben, ja, die versuchen alles zu machen und zu tun, um Geld zu bekommen. Und manchen Menschen ist es leider sogar egal, ob es legal oder illegal ist. Und somit sind sie irgendwo Diener des Geldes. Es gibt welche, das hört sich dann auch noch irgendwo plausibel an, sie kümmern sich nur um die Familie. Das heißt, sie versuchen alles so zu tun, dass jeder in der Familie zufrieden ist. Dann gibt es Menschen, die nur auf materielle Bedürfnisse bedacht sind. Müssen das neueste Auto haben, das neueste Handy, die neuesten Klamotten und so weiter und so fort. Und somit sind sie doch irgendwo auch Diener von den materiellen Dingen. Und es gibt Menschen, und da ist es auch sehr, sehr schwer, diese Menschen davon zu befreien, die wirklich nur darauf sind, ihren Trieben Befriedigung zu geben. Man sieht es, es fängt an über Fremdgehen, über sich die neuesten pornografischen Filme zu besorgen und wirklich in jeder Form ihr Sexualleben so auszuleben, dass das Sexualleben so Einzug in ihr Leben hält, dass sie sogar davon nicht wegkommen. Und gegebenenfalls gibt es natürlich Leute, die daraus, aus diesem triebhaften Verhalten sogar andere Menschen schädigen. Und solche Menschen bezeichne ich jetzt als Diener der eigenen sexuellen Bedürfnisse. Sie können tagtäglich arbeiten und zig Häuser hochziehen, aufbauen, zig Autos sich kaufen und egal was dabei rumkommt, sie werden es nicht behalten. Es gibt Leute, die rackern sich tagtäglich ab und vergessen wirklich alles um sich herum, zum Beispiel für ein Haus. Ich kenne das selber. Einer stand 3 Tage vor seiner Pension und hat nur von morgens bis abends gerackert. Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf. Ich will diesem Arbeiten auch, beziehungsweise dem Thema jetzt Arbeit oder dem Punkt Arbeit, ein bisschen Nachdruck verleihen. Er hat wirklich nur geschuftet. 3 Tage vor seiner Pension hat er auf der Arbeit einen Herzinfarkt bekommen. Subhanallah. Was hat er davon gehabt? Sie bauen sich ein Haus, machen alles und geben ihr Herzblut dafür, stecken den Schlüssel rein oder nicht mal rein und fallen tot um. Und bewohnen wird es ein anderer. Jetzt zum Beispiel, wie gesagt, es gibt ja diese Workaholics, die auch einen riesen Sinn darin sehen, ihre Zeit in die Arbeit zu investieren. Die es vielleicht auch nicht mal so fürs Geld tun, aber halt für die Arbeit, für diese Sache. Wo eine gewisse Ideologie hintersteckt. Es gibt Menschen, die, subhanallah, wie ich vorhin schon drüber gesprochen habe, alles tun für Geld. Auch vielleicht in Form eines Workaholics, aber auch vielleicht in der Form, dass es denen egal ist, woher dieses Geld resultiert, ob es legal oder illegal ist. Hauptsache, sie kommen an viel Geld. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, so wie Dagobert Duck. Der hat einen Geldspeicher gehabt, einen riesengroßen. Und die Taler, die gehen bis an die Decke oben von dem Tresor. Was haben Sie davon eigentlich? Stellen Sie sich vor, Sie hätten das jetzt. Was haben Sie davon? Sie haben vielleicht in dem Moment einen Genuss, wenn Sie hier und da mal was kaufen können. Aber auch derjenige, der einen riesen Geldspeicher hat, wird das Geld nicht mitnehmen. Und jemand anders wird es ausgeben für ihn. Kommen wir zu demjenigen, der viel für die Familie tut. Es ist von den Punkten eigentlich der Punkt, der sich noch am schmackhaftesten für mich jetzt anhört. Ich finde es gut, wenn man für andere Menschen was tut. Und es ist auch eine Pflicht im Islam, aber inshallah kommen wir da später nochmal drauf hin. Nur wenn man das so macht, dass man wirklich sich selber dabei vergisst und wirklich versucht, jedem was recht zu machen, dann muss man sich auch fragen, ob das so der richtige Weg ist. Warum? Ich habe es oft gesehen. Man tut und tut und tut und tut alles für sein Kind, sagen wir, für seine Tochter. Was kriegt man nachher zurück? Im pubertären Alter, da fängt es schon an. Einen großen Mund, man wird angelogen. Es zeichnet sich ab, dass das Kind komplett in die falsche Richtung geht, wie man es eigentlich sehen möchte. Und letztendlich ist es oft so, man wird älter, die Kinder ziehen aus und wenn man Glück hat noch, landet man im Altersheim, was von den Kindern finanziert wird. Aber geschweige denn, diesen Punkt gibt es sehr, sehr wenig, ich sag mal jetzt Kinder, die sich später um ihre Eltern kümmern. Was den Punkt anbelangt, wo Menschen ihre eigenen Triebe so ausleben, dass sie sich sogar in ihrer eigenen Persönlichkeit verändern, ist ebenfalls eine Sache, wo man viele Menschen findet, die sich einfach nur darin vertieft haben und nur für diese Sache leben. Jetzt sagt man, nein, das ist nicht so, das ist vielleicht für einen selber nicht so. Aber wenn man sich mal umschaut, wie diese Industrie in diesem Bereich boomt, dann muss man wirklich sagen, ist schon komisch. Jeder sagt, oh, ich habe damit nichts zu tun. Aber dieser Punkt ist sehr, sehr gravierend in dieser Gesellschaft. Und viele Menschen haben auch nur noch einen Kopf für diese Sache. Gut aussehen, fragen Sie sich mal den Hintergrund, warum. Ja, es ist oft gar nicht mal für sich selber, sondern um anzukommen bei irgendwelchen Frauen oder irgendwelche Frauen bei irgendwelchen Männern. Aber der Hintergrund ist was? Um meistens ihre sexuellen Triebe auszuleben. Jetzt stellen Sie sich aber mal vor, ich als Mann oder als Frau könnte mir meine Triebe jeden Tag befriedigen, wie ich wollte. Glauben Sie mir, es wird der Zeitpunkt kommen, da wird es nicht mehr so sein. Also, worauf ich hinaus möchte in diesen Punkten, die ich aufgezählt habe, es gibt eigentlich noch viel mehr, sei es der Arbeitgeber, sei es das Geld, sei es die Familie, sei es die materiellen Bedürfnisse, sei es die eigenen triebhaften Bedürfnisse. Alles ist vergänglich. Und wir verbringen heutzutage so viel Zeit mit diesen Sachen, dass wir alles drumherum vergessen. Und bei uns Muslimen ist es so, oder sagen wir, ist es nicht so. Es ist erlaubt zu arbeiten und auch dort gut zu sein in der Arbeit. Es ist erlaubt, Geld zu verdienen. Es ist erlaubt, beziehungsweise sogar eine Pflicht, gut für seine Familie oder gut zu seiner Familie zu sein und auch für sie zu sorgen. Das Ganze ist auch, was die materiellen Bedürfnisse anbelangt, die dürfen bei uns auch gestillt werden. Und was die sexuellen Bedürfnisse anbelangt, die dürfen auch bei uns gestillt werden. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir eine Sache nicht machen. Wir dürfen diesen Sachen nicht dienen. Ich möchte Ihnen jetzt eine Sura aus dem Koran rezitieren, erstmal auf Arabisch, damit Sie mal den Klang hören, beziehungsweise damit Sie mal hören, wie sich das anhört. Und dann werde ich sie auf Deutsch in einer ungefähren Übersetzung vorlesen und möchte dann nur auf einen Punkt in dieser Aya kommen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Also in der ungefähren Bedeutung im Koran, ich sage ungefähre Bedeutung, weil linguistisch gesehen kann man das nicht exakt wiedergeben. Das ist die erste Sura, das ist die Sura Al-Fatiha im Koran, die eröffnende. Dort steht drin: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, denen, die deinen Zorn erregt haben, und nicht den Weg der Irregehenden. Ich möchte Ihnen hier die vierte Aya vorstellen. Auf Arabisch nochmal: Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Dir alleine dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Diese Sura, Alhamdulillah, natürlich inklusive dieser Aya, rezitieren wir mehrmals tagtäglich. Wir Muslime, wir dienen nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, arbeiten, das tun wir. Geld verdienen, das tun wir. Dass wir uns um unsere Familien kümmern, das tun wir. Das dürfen wir, das sollen wir. Dass wir unseren materiellen Wünschen auch nachkommen, das tun wir, inshallah, und auch so, dass man auch an andere Menschen denkt. Und was die menschlichen Triebe anbelangt, das dürfen wir und das tun wir auch, aber inshallah immer im Halal, also im Erlaubten. Ich möchte Ihnen den Unterschied irgendwo klar machen. Es ist ein Unterschied, ob jemand dem Geld dient oder Gott, ob jemand seinen Kindern, seiner Familie dient oder Gott, ob jemand seinen materiellen Bedürfnissen dient oder Gott, oder ob jemand seinen eigenen Trieben dient oder Gott. Und wenn man das alles so betrachtet, was ich vorher aufgezählt habe, diese ganzen Sachen sind vergänglich. wenn sie irgendwann mal nicht mehr auf zur Arbeit kommen, weil sie gestorben sind, dann wird jemand anders ihren Platz einnehmen. Wenn sie viel Geld gehortet haben, dann wird es aufgeteilt. Die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus und manchmal ist es auch so, dass man sich für einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin anstrengt. Das soll man auch tun, aber viele machen das so und irgendwann verlässt ihn vielleicht sogar der Ehepartner oder Ehepartnerin und viele Jahre der Zeit sind dahin verstrichen. Und das ist auch nicht anders mit den materiellen Bedürfnissen. Wir kaufen uns heutzutage Dinge und ja, subhanallah, sie werden übersehen und irgendwann hängen sie im Schrank oder sind kaputt oder was weiß ich. Wie gesagt, alles ist vergänglich. Nur was ist nicht vergänglich? Nicht vergänglich ist alles, was wir tun für Allah subhanahu wa ta'ala. Also nicht für ihn, er braucht uns nicht, aber alles mit Aufrichtigkeit in der Absicht, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gefallen. All diese Punkte sind nicht vergänglich. All diese Punkte, und wenn es nur ein Lächeln einem Mitmenschen gegenüber ist, oder eine kleine Tat, ich halte jemanden die Tür auf, trage jemanden, einer älteren Dame zum Beispiel die Tasche, helfe einem Bedürftigen, ja, zeig Nächstenliebe, mach meine Gebete, faste und so weiter und so fort. Es ist ein Meer an Taten, die man machen kann tagtäglich. All diese Dinge gehen nicht verloren. Wir Muslime dürfen arbeiten. Es sollte ja auch nicht so sein, dass ich jetzt sagen wollte, dass wir nicht arbeiten dürfen. Aber wir dürfen Allah subhanahu wa ta'ala nicht dabei vergessen. Sogar wenn ich arbeite und ich Allah fürchte, muss ich auch meine Arbeit gut verrichten, weil wenn ich sie nicht gut verrichte und mache so Fuscharbeit, ist das wie Betrug. Und dasselbe ist mit Geld. Das Geld, was ich habe, es ist schön, wenn man Geld hat, aber man muss auch an andere denken und es im Namen Gottes auch ausgeben, zum Beispiel durch Spenden. Natürlich soll ich auch für meine Familie da sein. Das ist sogar eine sehr, sehr große Verantwortung im Islam. Aber trotzdem soll ich dabei was? Allah subhanahu wa ta'ala danken für diese Familie. Und diejenigen, die in der Familie sind, ich muss ihnen auch was Gutes tun mit der Absicht für Allah. Und dahingehend, dass ich zum Beispiel auch jetzt meine Kinder in Richtung dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala erziehe. In vielen Dingen. Man soll Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergessen und sich immer bewusst sein, wem man dient. Und deswegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte gerne einfach mal, dass Sie darüber nachdenken, wem Sie eigentlich dienen. Was sie davon haben und das wann? Am Ende. Es kann nicht sein, dass wir auf diese Welt gekommen sind und das Ganze ist sinnlos. Wir Menschen haben eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Dienen in guten und in schlechten Zeiten. Wir Menschen haben oft die Eigenschaft, wir bitten Gott immer dann, wenn es uns schlecht geht. Aber wer bittet Gott heutzutage noch, wenn es ihm gut geht? Wir müssen erkennen, wo die Wichtigkeit und der Sinn im Leben steckt. Für mich macht es keinen Sinn, und ich weiß nicht, ob es für Sie Sinn macht, dass sie tagtäglich sich zerreißen auf der Arbeit zum Beispiel und im Endeffekt nichts dafür haben oder beziehungsweise davon haben. Es kann auch nicht Sinn im Leben sein, nur seinen Trieben zu folgen oder nur das zu machen, was einem passt. Machen Sie mal nur das, was Ihnen passt. Selbst davon haben Sie nichts. Machen Sie mal etwas, was Sie am liebsten machen. Selbst das geht vorbei. Alles geht vorbei. Deswegen achten Sie bitte darauf, wessen Diener sie sind. Das ist ein kleiner Appell von mir an Sie. Öffnen Sie Ihr Herz und achten bitte einfach mal darauf, wem Sie dienen. Glauben Sie mir, egal was Sie hier auf diesem Erdball tun, egal was Sie in Ihrem Leben tun, wenn Sie das nicht mit der Absicht machen, um das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala, Ihrem Schöpfer, zu erlangen, werden diese Taten verpuffen. So verpuffen, wie wenn Sie einen Tropfen Wasser auf eine heiße Herdplatte fallen lassen. Und wenn Sie Dinge tun in Ihrem Leben, die für Allah subhanahu wa ta'ala sind, beziehungsweise in der Absicht, um Allah subhanahu wa ta'alas Wohlgefallen zu bekommen, sprich, Sie dienen ihm, Sie dienen Ihrem Schöpfer, dann glauben Sie mir, Sie werden selbst einen Wimpernschlag angerechnet bekommen. Und ich wünsche mir für Sie und für mich, dass wir alle gemeinsam am Tag der Abrechnung ins Paradies einkehren dürfen. Und glauben Sie mir, wer vom Islam gehört hat und sich nicht mit ihm beschäftigt, beziehungsweise strich ihn annimmt, wird in der Hölle landen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat in allen Schriften, auch in der Bibel, immer eine Sache festgelegt. Nämlich, dass man ihm niemanden beigesellen soll und nur ihm dienen soll. Und deswegen auch die Rezitation von der Sura Al-Fatiha, die vierte Ayah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihm allein, also Allah subhanahu wa ta'ala alleine, dienen wir und nur ihm bitten wir um Hilfe. Ich möchte mich bei Ihnen verabschieden und hoffe, dass Sie ein wenig über meine Worte nachdenken